Sommerfeeling auf. Auch wenn nicht überall die Sonne scheint, versuche ich doch ein bisschen davon zu geben. Langspione heißt die Sendung, 15. ist jetzt schon. Mein Name ist der Tom Beltor. Nach mir kommt noch der Argon. Sagen einfach weiter zuhören. Viel Spaß. Thank you. Yeah.